sitting on a hill watching heaven on fire. Never trust a man who believes he's stronger. Den Sunday Service, die Radiosendung zum Pferdestehlen, denn gerade eben gab es eine Band namens Horse Thief, also Pferdedieb. Fear and Bliss heißt das Debütalbum dieser Band aus den USA. Die kommen aus Denton, das liegt irgendwo in Texas, aber sind inzwischen nach Oklahoma City gezogen und machen so ein bisschen kauzige Musik. Gerade eben war ihr Track Little Dust zu hören. Beim Sunday Service in der letzten Stunde noch Musik von EMA. Ich habe die Orcas für euch dabei, dann Monochrome und auch was von Sia, dem Sänger von The X, der Band aus Holland. Aber erstmal hier Islaya, das ist eine Künstlerin aus Finnland, die heißt bürgerlich Merja Kokkonen, macht dort schon seit Jahren Musik in der Contemporary Music Scene sozusagen und eher so surrealistische Pop-Fragmente von ihrem Album Zoo, welches gerade eben erschienen ist, hier der Track Skeleton Walk. Sins, born with a silver spoon and golden. Das war der Skeleton Walk von Islaya. Hinter dieser Künstlerin verbirgt sich, hinter diesem Namen verbirgt sich Meria Kokkonen und die guckt uns aus diesem Plattencover, auf diesem Plattencover aus so einem Mund heraus an, die, wo sie so Foto reingeshoppt wurde sozusagen. Und ja, Mund auf Finnisch heißt Su und genauso auch der Titel von diesem Album von Islaya. Sehr spezielle Musik, muss ich sagen, nicht unbedingt jeder Manns und jeder Fraus Sache. So geht es mir auch bei Ema alias Erika M. Anderson hat mit The Future is Void eine neue Platte veröffentlicht, die ich schon ziemlich anstrengend finde. Hier kommt ihr Track Satellites. Ain't coming out that well. Satellites. Das war Ema auf ihrem neuesten Album. Gibt es ziemlich viel Synthi-Sounds und ziemlich viel düstere Sounds. The Future's Void heißt es. Ich finde die Platte einfach nur anstrengend. Viel netter geht's zu bei Elephant, eine junge britische Band, die irgendwie alles vereint zwischen Indie-Pop, Post-Punk und Dream-Pop ist hier alles vorhanden sozusagen. Das Debütalbum Sky Swimming erscheint Anfang Mai, hier daraus schon mal der Track TV Dinner. Schöner Popsong hier von Elephant, TV Dinner, der Track hier. Mich wundert, dass es diesen Bandnamen Elephant noch gar nicht häufiger gibt. Es gab mal eine deutsche Band in den 80ern, die so hieß, aber international, glaube ich, dürfte das zumindest, was meine Ohren betrifft, das erste Mal sein, dass ich diesen Bandnamen vernommen habe. Bei Sia ist es nicht so einfach, den zu toppen oder den zu, sag ich mal, zu klonen, also sozusagen. Sia, das ist das Projekt von Arnold de Boer, der ist Holländer und ansonsten auch Sänger bei The X. Mit The Swimming City veröffentlicht er als Sia gerade sein neuestes Soloalbum. Davon gibt es zwei Tracks zu hören. Erstmal 1, 2, 3, I Saw the Devil Cry. The heart of this town, through the center, no one goes. myself. I'm not moving somewhere else. Soup with wrinkles, boiled balloons, conscious gas crops reflecting the moon. When it's autumn, city rates paid to stimulate trees, so they let the leaves go from the statue on the dam. Have to send body bags to Iran. Central silence, someone yelled, never mind who said bomb to the people that fell. I will build a time myself. I'm not moving somewhere else. Can't see, he's got flies in his eye. I will build a time myself. I'm not moving somewhere else. I will build this town myself. I'm not moving somewhere else. So, kleine Titelkorrektur. Das war der Track I Built My Own Town. Bin in der Zeile verrutscht, aber trotzdem der Song, den ich spielen wollte. Von Sia, vom neuesten Album Swimming City. Das fünfte Album von Arnold de Boer aus Amsterdam. Das fünfte Album, aber das erste, wo er Gastmusiker dabei hat. Beim einen Track ist zum Beispiel Mats Gustafsson am Saxophon zu hören. Und auch bei einigen anderen Tracks wurde er unterstützt. Ansonsten macht er eigentlich alles selbst, auch wenn er live spielt. Meist nur Gitarre, Gesang und der Rest kommt von der Beatbox dazu sozusagen. Also schöne Platte, wie immer von Sia natürlich. Wer Lo-Fi Sounds mag, kommt um ihn eigentlich nicht herum. Jetzt der Track, den ich eben spielen wollte. 1, 2, 3, I Saw the Devil Cry. 1, 2, 3, I saw the devil cry. He just came from hospital. 4, 5, 6 tears in his eyes. Went to ask him why. He said before I was blind, I am cured with all I see. Pitch dark blackness in your light, a contrast day or night. 1, 2, 3, I saw the devil cry. He locked himself in an empty frame, hoping that it would provide him transcendental eyes. Started to project himself, forced to switch a point of view. It made him feel empathy for other people's lives. 1, 2, 3, I saw the devil cry. 4, 5, 6, deep into tears. 8, 9, 10, feel empathy for other people's lives. Lo-Fi, es ist best, da darf es auch richtig rauschen bei so einer, weiß ich nicht, wahrscheinlich 2, maximal 4-Spur-Aufnahme. 1, 2, 3, I Saw the Devil Cry von Sia, dieser Track vom neuen Album The Swimming City. Ansonsten er, wie gesagt, seit einigen Jahren Sänger von The X, die Band hat gegründet, Ende der 70er, glaube ich, und er ist so seit 2008, 2009 dabei. Nicholas Murphy ist ein Künstler aus Australien, der sich Chet Faker nennt, wenn er Platten aufnimmt oder als Gastmusiker irgendwo mitmacht. Das hat er gemacht bei dem Album von Flume. Das war so ein Elektronikkünstler, der vor einem Jahr sein Debütalbum rausgebracht. Da war ein Track dabei, Left Alone, wo Chet Faker an den Vocals dabei war. Toller Track. Und jetzt hat Chet Faker sein Debütalbum veröffentlicht. Build on Glass heißt es. Die Musik darauf ein bisschen auswechselbar, so ein bisschen soulig, elektronisch, poppig, wie viele Bands oder Künstler aus England gerade das auch machen. Hier kommt Chet Faker mit dem Track 1998. We used to be in a circle. I don't understand whatever I become to you. Take my good word, turn it backwards, turn your back on me. Is it absurd for me to hurt when everything else is free? And you've been Ihr hört immer noch den Sunday Service und das gerade eben war eine Band, von der ich eigentlich dachte, dass es sie gar nicht mehr geben würde. Monochrome, nämlich eine Band, die ja ursprünglich aus Stuttgart kommt, aber inzwischen verteilt ist über diversen Koordinaten. Neben Stuttgart gibt es dort zum Beispiel Zürich zu nennen, Basel als auch Berlin. Alles irgendwie Städte, die nicht gut miteinander mit der Bahn zu erreichen sind und ja deshalb auch sozusagen eine lange Phase es dazwischen gab, wo keine Platten rauskam von Monochrome. Die letzte Cachet aus dem Jahre 2008 und jetzt haben wir 2014, also 6 Jahre hat es gedauert. Und ja, Monochrome gibt es schon echt lange. Die haben so 99 angefangen, ihre ersten EPs und Platten zu veröffentlichen und dann nach und nach mit wechselnden Besetzungen, wechselnden Plattenfirmen, wechselnde Platten rausgebracht, aber eigentlich musikalisch immer ihrer Linie treu geblieben und jetzt mit Unita, wie gesagt, hier eine neue Scheibe am Start. Gerade war der Track Broom zu hören und hier ein weiterer Our Last Campaign. Last Campaign ist dieser Song von Monochrome, von ihrem neuesten Album Unita. Die Band aus eigentlich Stuttgart, aber wie gesagt inzwischen verbreitet in diverse Städte. Endlich mit einer neuen Platte und die Band zu fünft. Und wenn der Sänger Marc Kallenbach nicht gerade selbst singt, dann manchmal auch im Duett oder auch nur gesungen von Ali Schaubel. Die Sängerin, die früher schon mal bei Monochrome dabei war, kehrt zurück nach 10 Jahren. Allerdings nur zwei, drei Tracks ist sie zu hören. Aber das hört man auch raus, weil sie hat schon so ein bisschen gefehlt bei dem letzten Album von Monochrome. Dieser Wechselgesang, männlich-weiblich, war immer eins ihrer Markenzeichen, welches sie ein bisschen verloren hatten. Ansonsten auch einige Gastsängerinnen dabei. Miss Kenichi vielleicht zu nennen, die könnte man Eltern kennen. Ja, ansonsten die Platte, wirklich 90er Jahre Indie-Pop, musikalisch schon so ein bisschen stehen geblieben, Monochrome, aber das finde ich eigentlich auch ganz sympathisch, dass sie sich nicht irgendwelchen neuen Trends und Sounds anpassen. Die machen seit Jahren ihren eigenen Schuh und der passt ja auch ganz gut in diesem Fall. Deshalb auch Platte der Woche hier beim Sunday Service, Monochrome mit Unita. Weiterer Track heißt The Sense of a Sentiment. I've seen you in euphoria, unleashed in tears, possessed by this greed. It drags you down, your search for common ground. We should have gotten moving, but we stay with our heads on the floor. Funky hier, der Sound von Monochrome bei dem Track The Sense of a Sentiment, das Ganze vom neuesten Album Unita, Platte der Woche beim Sunday Service, die ist auch schon seit einem Monat draußen, also sollte überall problemlos zu kriegen sein. Orcas waren mal ein Projekt von Benoit Pioular und Raphael Anton Irisari. Benoit Pioular kennt man von diversen Soloprojekten oder die Soloplatten, die er gemacht hat, und der weitere Herr hier von The Side Below. Auf dem neuesten Album Yearling, das zweite Werk von den Orcas, wurden sie erweitert um Martin Haine von der Band Efterklang und Michael Lerner von Telekinesis, also inzwischen auch ein bisschen kontinental übergreifend hier dieses Werk, und ich finde die Platte ein bisschen zu langweilig. Das erste Album von Orcas war dann doch irgendwie ein Tick spannender. Wir hören mal rein, hier kommt der Track Capillaries. Thank you. Musik aus Dänemark war das mit The De Soto Caucus, vier Boys aus Aarhus, die eine Platte veröffentlicht haben, selbst betitelt und ja, davon war der Track Skills of Warfare zu hören. The De Soto Caucus sind keine Unbekannten, wenn nämlich Howie Gelb in Europa tourt. Howie Gelb, ja, der Kopf hinter Giant Sand, kommt aus Tucson, Arizona. Wenn er also in Europa tourt, dann hat er eine Backingband dabei, die sich dann Giant Sand nennen sozusagen. Und das sind halt The De Soto Caucus, also berühmte Studio- und Live-Musiker hier sozusagen mit eigenem Werk unterwegs. Ebenfalls aus Dänemark kommen The Alcoholic Faith Mission, die haben schon vier Platten aufgenommen und jetzt eine fünfte veröffentlicht. We Stop the World from Falling Apart. Das ist so eine Art, ja, Best-of-Album, kann man nicht sagen, aber schon so Tracks aus den ersten vier Alben nochmal neu aufgenommen und neu zusammengestellt sozusagen. Und von daher auch bekannte Songs dabei, wie dieser hier, Into Pieces. Uh-huh. Das war Alcoholic Faith Mission. Into Pieces, der Track vom neuesten Album We Stop the World from Falling Apart. Eine Compilation von bisher schon veröffentlichten Tracks. So eine Art Best-of sozusagen. Das war der Sunday Service für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Letzter Track kommt von Amatorski, einer Band aus Belgien, die gerade mit From Clay to Figures eine neue Platte veröffentlicht haben. Davon hier Landscape Gardening. When you go and find me, I'm fine.